Abschnitt 23 aus Die Pickwickier, Band 1 von Charles Dickens, übersetzt von Karl Kolb. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 23. Kapitel. Herr Pickwick reist nach Ipswich und besteht mit einer Dame von mittlerem Alter und in gelben Haarwickeln ein romantisches Abenteuer. »Ist dies das Gepäck deines Herrn, Sammy?« fragte Herr Weller Senior seinen lieben Sohn, als er mit einer Reisetasche und einem kleinen Mantelsack in den Hof des Gasthauses zum Ochsen zu Whitechapel trat. »Ihr hättet noch schlimmer raten können als so«, erwiderte Herr Weller der Jüngere, seine Bürde im Hofe niederlegend und sich darauf setzend. »Der Herr wird den Augenblick selbst hier sein.« »Er kommt vermutlich in einem Cabriolet?« fragte der Vater. »Ja, er hat 8 Pfennige ausgegeben, um so lange Lebensgefahr auszustehen, als 2 Meilen Weges Zeit erfordern«, erwiderte der Sohn. »Wie steht's diesen Morgen mit der Stiefmutter?« »Wunderlich, Sammy, wunderlich«, erwiderte der ältere Herr Weller mit ernstem Tone. »Sie ist neulich unter die Pietisten gegangen, Sammy, und ich kann dich versichern, dass sie nun gewaltig fromm ist. Es ist ein zu gutes Geschöpf für mich, Sammy. Ich fühle es. Ich verdiene sie nicht.« »Ach, das ist viel Selbstverleugnung von euch«, bemerkte Herr Samuel. »Wahrhaftig«, versetzte sein Vater mit einem Seufzer, »sie hält's jetzt mit einer neuen Erfindung, erwachsene Leute wiedergeboren werden zu lassen. Die neue Geburt, glaube ich, nennen sie es. Ich wäre nur begierig, das System in Anwendung bringen zu sehen, Sammy, und möchte Zeuge sein, wie deine Stiefmutter wiedergeboren wird, da ich sie dann doch zu einer Amme austun könnte.« »Was glaubst du, dass die Weiber vor einigen Tagen gemacht haben?« fuhr Herr Weller nach einer kurzen Pause fort, während welcher er seinen Zeigefinger ein 30-mal bedeutungsvoll an seine Nase gelegt hatte. »Was meinst du, was sie vor ein paar Tagen gemacht haben?« »Weiß nicht«, erwiderte Sam. »Gehen her und geben einem Kerl, den sie ihren Hirten nennen, ein großes Tee trinken. Ich stand eben am Bilderladen auf unserem Platz und begaffte die Malereien, als ich unter anderem auch einen kleinen Zettel sah, worauf zu lesen stand, die Karte koste 1/2 Krone. Man wende sich an das Komitee. Sekretär, Madame Weller. Und wie ich heimkam, da hielt das Komitee seine Sitzung in unserer hinteren Stube. 14 Weiber. Ich wollte, du hättest sie gehört, Sammy. Sie stimmten über Beschlüsse ab, votierten Beiträge und machten allerhand solches Zeug. Gut, da mich deine Stiefmutter hinderte, hinzugehen, und ich selbst auch wunderliche Dinge zu sehen hoffte, wenn ich ihr folgte, so unterschrieb ich mich auch für eine Karte. Um 6 Uhr am Freitagabends putzte ich mich ordentlich heraus und machte mich mit der Alten auf den Weg. Da treten wir in einen muffigen Öhren, wo Teeschalen da waren für 30 Personen und ein ganzer Schwarm von Weibern, welche anfingen miteinander zu flüstern und mich anzugaffen, als wenn sie noch nie einen stattlichen 58er gesehen hätten. Bald kam ein großes Geräusch die Treppe herunter und ein langbeiniger Kerl mit einer roten Nase und einer weißen Halsbinde stürmt herein und singt: »Der Hirte kommt zu seiner treuen Herde.« Ihm folgt ein fetter Schwarzkittel mit einem breiten, blassen Gesichte, der in einem fort den Mund zum Lächeln verzieht wie ein Affe. »Ein solcher Kerl kommt also, Sammy?« »Den Friedensgruß«, sagt der Hirte, und dann küsst er alle die Weiber ringsherum, und als er damit fertig ist, fängt der mit der roten Nase an. »Ich dachte eben daran, ob ich's nicht auch so machen sollte, besonders da eine sehr hübsche Frau neben mir saß, als eben der Tee und deine Mutter, die ihn gebraut hatte, die Treppe herabkam. Und nun ging's an. Was das für ein herrlicher, lauter Gesang war, Sammy, während der Tee bereitet wurde. Was für ein Beten und Essen und Trinken. Ich wollte, du hättest den Hirten in den Schinken und Semmelkuchen einhauen sehen. So sah ich noch niemand essen und trinken. Der Rotnasige schon war nicht diejenige Person, die du gern an den Tisch genommen hättest. Aber gegen den Hirten war er nichts. Gut, nachdem der Tee vorüber war, stimmten sie einen anderen Lobgesang an, und nach diesem begann der Hirte zu predigen. Und es war gar nicht übel, wenn man bedenkt, wie schwer ihm die Semmeln im Magen liegen mussten. Auf einmal bricht er los und schreit: »Wo ist der Sünder? Wo ist der erbärmliche Sünder?« Und alle Weiber sehen auf mich und fangen an zu schluchzen, als lägen sie im Sterben. Das Ding kam mir etwas seltsam vor, aber doch sagte ich nichts. Plötzlich bricht er wieder los, sieht mich scharf an und sagt: »Wo ist der Sünder? Wo ist der erbärmliche Sünder?« Und alle Weiber schluchzen wieder noch 10-mal lauter als vorher. Auf dieses werde ich ein bisschen wild. Ich trete ein oder zwei Schritte vor und sage: »Mein Freund«, sage ich, »gilt diese Bemerkung mir?« Statt mich um Verzeihung zu bitten, wie es ein Schindelmann getan hätte, treibt er es auch noch massiver als vorher und nennt mich »ein Gefäß, Sammy«, »ein Gefäß des Zorns« und dergleichen mehr. Mein Blut war natürlich etwas rührig. Ich gab ihm 2 oder 3 für ihn und dann noch 2 oder 3, die er dem Kerl mit der roten Nase einhändigen konnte, und ging fort. Ich wollte, du hättest gehört, Sammy, wie die Weiber schrien, als sie den Hirten unter dem Tisch hervorzogen. »Holla, da ist ja dein Herr leibhaftig!« Während Herr Weller so sprach, stieg Herr Pickwick aus einem Cabriolet und trat in den Hof. »Ein hübscher Morgen, Sir«, sagte Herr Weller Senior. »In der Tat, sehr schön«, erwiderte Herr Pickwick. »In der Tat, sehr schön«, wiederholte ein rothaariger Mann mit einer naseweisen Nase und einer blauen Brille, welcher sich zu gleicher Zeit mit Herrn Pickwick aus dem Cabriolet geschoben hatte. »Reisen nach Ipswich, Sir?« »Ja«, erwiderte Herr Pickwick. »Außerordentlicher Zufall. Ich auch.« Herr Pickwick verbeugte sich. »Haben Sie Ihren Sitz oben?«, fragte der Rothaarige. Herr Pickwick verbeugte sich wieder. »Meiner Treu, wie merkwürdig. Ich sitze auch oben«, sagte der Rothaarige. »Wir fahren also positiv miteinander.« Und der Rothaarige, der eine sehr wichtig aussehende, spitznasige, geheimnisvoll tuende Person war und den Vögeln die Gewohnheit abgesehen zu haben schien, jedes Mal, wenn er etwas vorbrachte, den Kopf in die Höhe zu werfen, lächelte, als hätte er eine der wichtigsten Entdeckungen gemacht, auf die jemals der menschliche Geist gekommen war. »Ich fühle mich glücklich in der Aussicht auf Ihre Gesellschaft, Sir«, sagte Herr Pickwick. »Ach«, erwiderte der neue Ankömmling, »es ist angenehm für uns beide, oder nicht? Gesellschaft, sehen Sie, Gesellschaft ist ein ganz anderes Ding als Einsamkeit, nicht wahr?« »Das wird niemand leugnen«, sagte Herr Weller, sich mit einem freundlichen Lächeln in die Unterhaltung mischend. »Ich nenne so etwas eine Binsenweisheit, wie der Mann meinte, welcher Hundefleisch verkaufte, als ihm die Magd sagte, er wäre kein Schindelmann.« »Ach«, bemerkte der Rothaarige Herrn Weller mit einem vornehmen Blick von Kopf bis Fuß betrachtend, »ein Freund von Ihnen, Sir?« »Nicht gerade ein Freund«, erwiderte Herr Pickwick halblaut, »er ist mein Bedienter, aber ich erlaube ihm manche Freiheiten, da ich ihn unter uns gesagt für einen originellen Kopf halte, auf den ich mir etwas zugute tue.« »Ah«, sagte der Rothaarige, »sehen Sie, das ist Geschmackssache. Ich bin kein Freund von Originalität, ich kann sie nicht leiden, sehe die Notwendigkeit davon nicht ein. Ihr Name, Sir?« »Hier ist meine Karte, Sir«, erwiderte Herr Pickwick durch die schnell aufgeworfene Frage und die sonderbaren Manieren höchlich ergötzt. »Ah«, sagte der Rothaarige, die Karte in seine Brieftasche legend, »Pickwick. Sehr schön. Es ist mir lieb, wenn ich den Namen eines Menschen weiß. Man erspart sich manche Verlegenheit. Hier ist meine Karte, Sir. Magnus. Sie werden bemerken, Sir, Magnus heiße ich. Ein hübscher Name, nicht wahr?« »In der Tat, ein sehr hübscher Name«, versetzte Herr Pickwick, durchaus unfähig, ein Lächeln zu unterdrücken. »Ich halte ihn auch dafür«, erwiderte Herr Magnus. »Sie werden bemerken, es steht auch ein schöner Taufname davor. Erlauben Sie mir, mein Herr, wenn Sie die Karte ein wenig schief halten auf diese Art, so fällt das Licht auf den Hauptstrich. Hier. Peter Magnus. Klingt gut, glaube ich, Sir.« »Sehr«, bestätigte Herr Pickwick. »Eigen mit diesen Anfangsbuchstaben, Sir«, sagte Herr Magnus, »Sie werden bemerken, P.M. Post Meridian. In der Eile unterzeichne ich oft in Briefen an genaue Bekannte Nachmittag, und das belustigt meine Freunde sehr, Herr Pickwick.« »Es lässt sich denken, dass Ihnen dies viel Spaß machen muss«, versetzte Herr Pickwick, Herrn Magnus' Freunde um die Leichtigkeit beneidend, womit sie zu unterhalten waren. »Nun, meine Herren«, rief, »es ist angespannt, wenn es Ihnen gefällig ist.« »Ist all mein Gepäck drin?«, fragte Herr Magnus. »Alles in Ordnung, Sir.« »Ist der rote Reisesack drin?« »Alles in Ordnung, Sir.« »Und der gestreifte Sack?« »Vorn im Kutschenkorb, Sir.« »Und das Löschpapierpaket?« »Unter dem Sitz, Sir.« »Und das lederne Hutfutteral?« »Alles drin, Sir.« »Nun, wollen Sie einsteigen?«, fragte Herr Pickwick. »Sie entschuldigen«, erwiderte Magnus, auf dem Rade stehen bleibend. »In diesem Zustande der Ungewissheit kann ich nicht einsteigen. Ich sehe es diesem Menschen an, dass das lederne Hutfutteral nicht darin ist.« Die feierlichen Verwahrungen des Hausknechts waren gänzlich fruchtlos und das lederne Hutfutteral musste aus dem tiefsten Grunde des Kutschenkorbes herausgeholt werden, um ihn zu überzeugen, dass es gut aufgehoben wäre. Nachdem er sich über diesen Punkt beruhigt hatte, fühlte er eine innere Ahnung, erstens sein roter Reisesack sei verlegt und zweitens sein gestreifter Sack sei gestohlen und endlich das Löschpapierpaket sei aufgegangen. Als er sich endlich durch Okularinspektion von dem Ungrunde sämtlicher Vermutungen überzeugt hatte, ließ er sich bereden, auf die Kutsche zu klettern, und da nun jeder Stein von seinem Herzen gewälzt war, fühlte er sich behaglich und glücklich. »Sie sind etwas ängstlich, nicht wahr, Sir?«, fragte Herr Weller Senior den Fremden von der Seite ansehend, als er seinen Platz bestieg. »Ja, ich bin um diese Kleinigkeiten etwas besorgt«, sagte der Fremde, »aber jetzt ist alles in Ordnung, ganz in der Ordnung.« »Nun, das ist ein großes Glück«, sagte Herr Weller. »Sammy, hilf deinem Herrn auf den Bock. Das andere, mein Sir, das da. Geben Sie mir Ihre Hand, Sir. So, jetzt auf. Sie waren leichter, als Sie noch ein Kind waren, Sir.« »Das ist nicht zu bestreiten, Herr Weller«, sagte der atemlose Herr Pickwick in guter Laune, als er das Kutschendach erklommen hatte. »Schwinge dich vorn hinauf, Sammy«, sagte Herr Weller. »Nun, William, lass laufen. Nehmen Sie sich in Acht vor dem Torweg, meine Herren. Kopf ab, wie jener Pastetenbäcker sagte. So ist recht, William, lass jetzt los.« Und die Kutsche fuhr Whitechapel hinan, zur Bewunderung der ganzen Einwohnerschaft dieses ziemlich stark bevölkerten Viertels. »Das ist keine hübsche Nachbarschaft, Sir«, bemerkte Sam an den Hut greifend, wie er es immer machte, wenn er eine Unterhaltung mit seinem Herrn anknüpfte. »Wahrhaftig nein, Sam«, erwiderte Herr Pickwick, die vollgepfropfte Straße übersehend, durch welche sie fuhren. »Es ist doch äußerst merkwürdig, Sir«, sagte Sam, »dass Armut und Austern immer beisammen zu sein scheinen.« »Ich verstehe dich nicht, Sam«, versetzte Herr Pickwick. Ich meine damit, Sir, erwiderte Sam, dass je ärmer ein Ort, desto stärker die Nachfrage nach Austern ist. Sehen Sie hier, Sir, allemal das sechste Haus ist ein Austernladen. Die Straßen sind ganz voll davon. Es kommt mir meiner Seele vor, dass wer recht arm ist, aus dem Hause läuft und aus lauter Verzweiflung Austern frisst. »Das ist ganz gewiss«, sagte Herr Weller Senior, »und ebenso ist es auch mit dem Lachs. Das sind zwei höchst merkwürdige Tatsachen, die mir vorher nie aufgefallen sind«, sagte Herr Pickwick. »Auf der ersten Station, wo wir anhalten, will ich sie notieren.« Inzwischen hatten sie den Schlagbaum zu Mile End erreicht. Ein tiefes Stillschweigen herrschte nun während der ersten 2 bis 3 Meilen, als sich Herr Weller Senior plötzlich zu Herrn Pickwick wandte und folgendermaßen begann. »So ein Baumwächter, Sir, führt doch ein wunderliches Leben.« »Ein was?« fragte Herr Pickwick. »Ein Baumwächter.« »Was verstehst du unter einem Baumwächter?« fragte Herr Peter Magnus. »Der Alte meint einen Schlagbaumwächter, meine Herren«, kommentierte Herr Weller Junior. »Ah, ich verstehe«, sagte Herr Pickwick. »Ja, ein sehr sonderbares Leben, sehr unbequem. Es sind aber auch lauter Leute, die irgendeinmal in ihrem Leben Schiffbruch gelitten haben«, bemerkte Herr Weller Senior. »Ei, ei«, rief Herr Pickwick. »Ja, und die Folge davon ist, dass sie sich von der Welt zurückziehen und an die Bäume retirieren, teils in der Absicht, um allein zu sein, teils um sich an den Menschen zu rächen, indem sie ihnen Zoll abnehmen.« »Beim Himmel«, sagte Herr Pickwick, »das habe ich noch nie gewusst.« »Tatsache, Sir«, versetzte Herr Weller. »Wenn es Herren wären, so würde man sie Misanthropen nennen, so aber sind es bloße Baumwächter.« Durch eine solche Unterhaltung, die den unschätzbaren Zauber hatte, dass sie das Nützliche mit dem Angenehmen vereinigte, verkürzte Herr Weller während des größten Teils des Tages die Langeweile der Reise. An Stoff zum Gespräche fehlte es nie, denn selbst in dem Falle, dass in Herrn Wellers Redseligkeit eine Pause eintrat, wurde sie durch Herrn Magnus mehr als hinreichend ergänzt, welcher ein außerordentliches Verlangen zeigte, sich mit allen Verhältnissen seiner Reisegefährten bekannt zu machen und sich auf jeder Station mit lauter Stimme ängstlich nach der Sicherheit der beiden Säcke, des ledernen Hutfutterrats und des Löschpapierpakets erkundigte. In der Hauptstraße von Ipswich, linker Hand, nicht weit von dem freien Platze, der vor dem Rathause liegt, steht ein Gasthof, welcher weit und breit unter dem Namen »Das große weiße Ross« bekannt ist und durch ein steinernes, wütendes Tier mit fliegender Mähne und fliegendem Schweife über der Haupttüre, das eine entfernte Ähnlichkeit mit einem wahnsinnigen Karrengaul hat, noch mehr in die Augen fällt. Das große weiße Ross ist in der Nachbarschaft wegen derselben Eigenschaft berühmt wie ein Preisochse oder eine in der Grafschaftschronik aufgezeichnete Rübe oder ein ungeheures Schwein, nämlich wegen seiner riesenhaften Größe. Nirgends trifft man wieder solche Labyrinthe von Gängen ohne Fußteppiche, solche Reihen dumpfiger, finsterer Zimmer, eine solche Anzahl Speise- oder Schlafhöhlen unter einem Dache versammelt als zwischen den 4 Wänden des großen weißen Rosses zu Ipswich. Vor diesem ungeheuren Gasthofe war es, wo die Londoner Postkutsche jeden Abend zu derselben Stunde hielt, und eben diese Londoner Postkutsche war es, von welcher gerade an demselben Abend, auf den sich dieses Kapitel unserer Geschichte bezieht, Herr Pickwick, Sam Weller und Herr Peter Magnus herabstiegen. »Steigen Sie hier ab, Sir?« fragte Herr Peter Magnus, als der gestreifte Sack und der rote Sack und das lederne Hutfutteral und das Löschpapierpaket sämtlich im Hausgange untergebracht waren. »Steigen Sie hier ab, Sir?« »Ja«, erwiderte Herr Pickwick. »Meiner treu«, rief Herr Magnus, »ein so außerordentliches Zusammentreffen weiß ich mir nicht zu denken. Ich steige auch hier ab.« Ich hoffe, wir speisen zusammen.« »Mit Vergnügen«, erwiderte Herr Pickwick. »Ich weiß übrigens nicht gewiss, ob ich hier nicht einige Freunde treffe. Ist ein Herr namens Tubman hier, Kellner?« Ein korpulenter Mann mit einer Serviette von 14 Tagen unter dem Arm und gleich alten Strümpfen an den Beinen unterbrach auf Herrn Pickwicks Frage seine Beschäftigung, die Straße hinunterzusehen, und nachdem er das Äußere des Fragestellers vom Deckel seines Hutes bis zum untersten Knopfe seiner Gamaschen eine Minute lang gemustert hatte, erwiderte er mit Nachdruck: »Nein.« »Auch kein Herr namens Snodgrass?« fragte Herr Pickwick. »Nein.« »Oder Winkle?« »Nein.« »So sind meine Freunde heute noch nicht angekommen«, bemerkte Herr Pickwick. »Wir werden also allein speisen. Geben Sie uns ein eigenes Zimmer, Kellner.« Auf diese Aufforderung hin ließ sich der korpulente Mann herab, dem Hausknechte zu befehlen, das Gepäck der Herren hineinzutragen, und führte sie sodann durch einen langen, finstern Gang in ein großes, schlechtes Zimmer mit einem rußigen Kamin, auf welchem sich ein kleines Feuerchen jämmerlich abmühte, eine behagliche Wärme hervorzubringen, obgleich es unter dem entmutigenden Einflusse der Örtlichkeit fast unterlag. Nach Verlauf von einer Stunde wurde den Reisenden ein Stück Fisch und geröstetes Ochsenfleisch vorgesetzt, und als der Tisch abgeräumt war, zogen die Herren Pickwick und Peter Magnus ihre Stühle ans Feuer, wo sie auf ihre Bestellung zum Besten des Gastgebers eine Flasche von dem möglichst schlechtesten Portwein zu dem möglichst höchsten Preis erhielten und zu ihrem eigenen besten Branntwein und Wasser tranken. Herr Peter Magnus hatte von Natur einen sehr großen Hang, sich mitzuteilen, und der Grog brachte eine so wunderbare Wirkung hervor, dass er die verborgensten Geheimnisse seines Busens ans Licht zog. Nachdem er viel von sich, seiner Familie, seinen Verbindungen, seinen Freunden, seinen Erholungen, seinen Geschäften und seinen Brüdern, gesprächige Leute haben gar viel von ihren Brüdern zu reden, erzählt hatte, nahm er Herrn Pickwick mehrere Minuten lang durch seine gefärbten Brillengläser in blauen Augenschein und fragte dann mit bescheidener Miene: »Und warum meinen Sie, Herr Pickwick, dass ich hierher gereist sei?« »Auf mein Wort«, erwiderte Herr Pickwick, »ich kann unmöglich raten. Geschäfte halber vielleicht?« »Zum Teil getroffen, Sir«, versetzte Herr Peter Magnus, »zum Teil aber auch fehlgeschossen. Raten Sie noch einmal, Herr Pickwick.« »Wahrhaftig«, sagte Pickwick, »ich muss mich Ihnen auf Gnade und Ungnade ergeben, ob Sie mir sagen wollen oder nicht, wie Sie es für gut halten. Denn erraten kann ich es nicht, und wenn ich die ganze Nacht darüber nachdächte.« »Nun denn«, sagte Herr Peter Magnus mit verschämtem Kichern, »was würden Sie denken, Herr Pickwick, wenn ich hierher gekommen wäre, um einen Heiratsantrag zu machen?« »Was ich denken würde? Je nun, dass Sie höchstwahrscheinlich reüssieren«, erwiderte Herr Pickwick mit dem freundlichsten Lächeln. »Ah«, sagte Herr Magnus, »denken Sie das wirklich, Herr Pickwick? Meinen Sie so?« »Sicher«, antwortete Herr Pickwick, »nicht doch, Sie scherzen.« »Nein, gewiss nicht.« »Nun denn«, sagte Herr Magnus, »um Ihnen ein kleines Geheimnis zu entdecken, ich glaube es auch. Auch will ich Ihnen nicht verhehlen, Herr Pickwick, ob ich gleich von Natur fürchterlich eifersüchtig bin, ungeheuer, die Dame ist hier im Hause.« Mit diesen Worten nahm Herr Magnus seine Brille ab, um zu blinzeln, und setzte sie dann wieder auf. »Das war es also, warum Sie vor dem Essen so oft aus dem Zimmer liefen?« fragte Herr Pickwick mit mutwilligem Tone. »Psst, ja, Sie haben recht, das war's. Doch war ich nicht Tor genug, um mich hier zu zeigen?« »Nicht? Nein, Sie wissen, das geht nicht, wenn man eben erst von der Reise kommt. Will warten bis morgen, Sir. Dann habe ich noch einmal so gute Aussichten. In diesem Reisesack, Herr Pickwick, befindet sich ein Anzug und in diesem Futteral ein Hut, wovon ich mir einen unschätzbaren Effekt verspreche. Wirklich? Fragte Herr Pickwick. Ja, Sie müssen bemerkt haben, wie ich heute so besorgt darum war. Ich glaube, dass ein solcher Anzug und ein solcher Hut nirgends mehr für Geld zu haben ist, Herr Pickwick. Herr Pickwick wünschte dem beglückten Eigentümer der unwiderstehlichen Kleidungsstücke zu ihrer Erwerbung Glück, und Herr Peter Magnus versank auf einige Augenblicke in tiefes Nachsinnen. »Es ist ein hübsches Geschöpf«, sagte Herr Magnus. »Wirklich?« fragte Herr Pickwick. »Sehr hübsch«, erwiderte Herr Magnus. »Sehr hübsch. Sie wohnt ungefähr 20 Meilen von hier, Herr Pickwick. Ich erfuhr, dass sie diesen Abend und morgen noch den ganzen Vormittag hier bleiben wird, und nun bin ich hergereist, um diese günstige Gelegenheit zu benutzen. Meiner Ansicht nach ist ein Gasthof ein sehr geeigneter Platz, um einem ledigen Frauenzimmer einen Antrag zu machen.« »Auf der Reise wird ihr die Verlassenheit ihrer Lage fühlbarer, als wenn sie zu Hause ist. Was halten Sie davon, Herr Pickwick?« »Ich halte dies für sehr wahrscheinlich«, versetzte der Angeredete. »Ich bitte um Verzeihung, Herr Pickwick«, sagte Herr Peter Magnus, »aber ich bin von Natur etwas neugierig. Was mag Sie hierher geführt haben?« »Ein weit weniger angenehmes Geschäft«, erwiderte Herr Pickwick, dem bei der Erinnerung das Blut in die Wangen stieg. »Ich bin hierher gekommen, Sir, um die Verräterei und Falschheit einer Person zu entlaufen, in deren Ehre und Treue ich ein unbegrenztes Vertrauen gesetzt habe.« »Ach, du mein Himmel«, sagte Herr Peter Magnus, »das ist sehr unangenehm.« »Es ist vermutlich eine Dame, nicht wahr?« »Ah, schlau, Herr Pickwick, schlau. Doch, Herr Pickwick, ich wünsche Ihren Gefühlen, um alles in der Welt nicht zu nahe zu treten. Schmerzlich sowas, Sir, sehr schmerzlich. Scheuen Sie sich nicht, Herr Pickwick, wenn Sie Ihren Gefühlen Luft zu machen wünschen. Ich weiß, was es heißt, in der Liebe getäuscht zu werden, Sir. Ich selbst habe schon 3 oder 4 Mal eine solche Erfahrung gemacht.« »Ich bin Ihnen für Ihre Teilnahme an dem, was Sie für den Grund meines Ärgers halten, sehr verbunden«, sagte Herr Pickwick, seine Uhr aufziehend und auf den Tisch legend. »Aber...« »Nein, nein«, fiel Herr Peter Magnus ein, »kein Wort mehr. Es tut Ihnen weh, ich sehe es. Wie viel Uhr haben wir, Herr Pickwick?« 12 Uhr durch.« »Ach du, mein Himmel, es ist Zeit, schlafen zu gehen. Ich darf nicht länger aufbleiben, da ich sonst morgen blass aussehen würde, Herr Pickwick.« Schon bei dem bloßen Gedanken eines solchen Unglücks klingelte Herr Peter Magnus dem Stubenmädchen, und nachdem der gestreifte Reisesack, der rote Reisesack, das lederne Hutfutteral und das Löschpapierpaket in sein Schlafzimmer gebracht worden waren, zog er sich mit einem lackierten Leuchter nach dem einen Ende des Hauses zurück, während Herr Pickwick und ein anderer lackierter Leuchter durch eine Unzahl verschlungener Gänge nach dem anderen geführt wurde. »Dies ist Ihr Zimmer, Sir«, bemerkte das Stubenmädchen. »Gut«, erwiderte Herr Pickwick sich rings umsehend. »Es war ein ziemlich geräumiges, mit 2 Betten versehenes Gemach, in welchem ein Feuer brannte, jedenfalls ein weit wohnlicherer Aufenthalt, als Herr Pickwick vermöge seiner kurzen Erfahrung von den Bequemlichkeiten des großen weißen Rosses erwartet hatte.« »Im anderen Bette schläft natürlich niemand«, fragte Herr Pickwick. »Oh nein, Sir.« »Ganz gut. Sagen Sie meinem Diener, heute bedürfte ich seiner nicht mehr, aber morgen möchte er mir um 8:30 warmes Wasser heraufbringen.« »Ja, Sir.« Und Herrn Pickwick eine gute Nacht wünschen, zog sich das Stubenmädchen zurück und ließ ihn allein. Herr Pickwick setzte sich vor das Feuer, und eine Reihe von Bildern zog an seinem Geiste vorüber. Zuerst dachte er an seine Freunde und stellte Vermutungen an, wenn sie etwa kommen würden. Dann kehrten seine Gedanken bei der Frau Martha Bardell ein und von dieser Dame wanderten sie vermöge einer natürlichen Ideenfolge in die düstere Schreibstube von Dodson und Fogg. Von Dodson und Fogg flogen sie in einem rechten Winkel unmittelbar in den Mittelpunkt der Geschichte von dem seltsamen Klienten und dann kehrten sie in das große, weiße Ross zu Ipswich zurück, wo sie sein Bewusstsein noch klar genug fanden, um ihn gewahren zu lassen, dass er eben im Begriff sei, einzuschlafen. Er erhob sich also von seinem Stuhle und begann sich auszukleiden, als er sich erinnerte, dass er seine Uhr unten auf dem Tische habe liegen lassen. Diese Uhr aber stand bei Herrn Pickwick in besonderer Gunst, da er sie eine größere Anzahl von Jahren hindurch, als wir uns hier anzugeben, berufen fühlen, unter dem Schatten seiner Weste mit sich herumgetragen hatte. Noch niemals hatte Herr Pickwick auch nur an die Möglichkeit gedacht, einzuschlafen, ohne sie unter seinem Kopfkissen oder in seiner Uhrtasche über seinem Kopfe picken zu hören. Aber es war schon spät, und da er zu dieser Stunde der Nacht die Glocke nicht mehr ziehen wollte, so schlüpfte er in seinen Rock, den er soeben abgelegt hatte, nahm den lackierten Leuchter und ging still die Treppe hinunter. Je mehr aber Herr Pickwick Treppen hinunterging, desto mehr schien er wieder hinaufsteigen zu müssen, und so ging es fort und fort. Wenn Herr Pickwick in einen schmalen Gang gekommen war und sich bereits Glück zu wünschen anfing, die Hausflur erreicht zu haben, so zeigte sich eine neue Treppe vor seinen erstaunten Blicken. Endlich kam er in einen mit Steinplatten belegten Vorsaal, den er, so viel er sich erinnerte, beim Eintritt in das Haus gesehen hatte. Er durchsuchte Gang für Gang, öffnete Zimmer für Zimmer und endlich, als er bereits im Begriff stand, in der Verzweiflung seine Nachforschungen aufzugeben, erschloss er die Tür desselben Zimmers, in welchem er den Abend zugebracht hatte, und sah sein vermisstes Eigentum auf dem Tische liegen. Herr Pickwick ergriff die Uhr im Triumph und begab sich sofort auf den Rückweg nach seinem Schlafzimmer. War aber seine Herreise mit Schwierigkeiten und Gefahren verbunden gewesen, so war sein Rückzug noch unendlich schwieriger. In jeder Richtung verzweigten sich Reihen von Türen, vor welchen Stiefel von jeglicher Gestalt, Fasson und Größe standen. Ein Dutzendmal fasste er behutsam den Griff einer Schlafzimmertüre an, welche die seinige zu sein schien, als eine barsche Stimme im Innern ertönte: »Zum Teufel, wer ist da?« oder »Was wollt ihr hier?« worauf er sich mit einer wahrhaft bewundernswürdigen Schnelligkeit auf den Zehen davonmachte. Er war bereits am Rande der Verzweiflung, als endlich eine offene Tür seine Aufmerksamkeit auf sich zog. Er blickte hinein, endlich die rechte. Dort standen zwei Betten, deren Lage ihm noch vollkommen erinnerlich war, und auf dem Kamine brannte noch das Feuer. Seine Kerze, die schon, als er sie empfangen, nicht zu den längsten gehörte, war in dem Luftzuge, den er auf seiner Wanderung durch die langen Gänge ausgesetzt gewesen, herabgebrannt und fiel, als er eben die Türe hinter sich schloss, in die Röhre des Leuchters hinunter. »Hat nichts zu bedeuten«, meinte Herr Pickwick, »ich kann mich ebenso gut beim Scheine des Feuers auskleiden.« Die Betten standen, das eine rechts, das andere links von der Türe, und waren von der Wand durch einen Gang getrennt, welcher breit genug war, dass man von ihm aus ins Bett steigen konnte. Nachdem er die Vorhänge seines Bettes auf der Außenseite sorgfältig zugezogen hatte, setzte sich Herr Pickwick auf den Strohsessel, der am Ende des besagten Ganges neben dem Bett stand, und entledigte sich langsam seiner Schuhe und Gamaschen. Dann legte er seinen Rock, seine Weste und seine Halsbinde ab, setzte bedächtig seine mit einer Troddel versehene Nachtmütze auf und befestigte sie auf seinem Kopf, indem er die Bänder, welche an diesem Teile seines Bettanzugs nie fehlten, unter dem Kinne zusammenknüpfte. In diesem Augenblicke dachte er an die närrische Verlegenheit, in der er sich eben befunden hatte, lehnte sich in dem Strohsessel zurück und lachte so herzlich über sich selbst, dass es für einen jeden Mann von wohlbestelltem Gemüte höchst ergötzlich gewesen wäre, das Lächeln zu beobachten, welches seine liebenswürdigen Züge unter der Nachtmütze verklärte. »Kann man sich auch etwas Possierlicheres träumen«, sagte Herr Pickwick zu sich selbst und lachte dabei so herzlich, dass beinahe die Bänder seiner Nachtmütze krachten. »Kann man sich auch etwas Possierlicheres träumen, als sich in diesem Gebäude zu verlieren und auf den Treppen umherzuirren? Drollig, drollig, sehr drollig!« Hier lachte Herr Pickwick wieder, und zwar herzlicher als je, und stand im Begriff, in der möglichst besten Laune das Geschäft des Auskleidens fortzusetzen, als er plötzlich durch eine höchst unerwartete Unterbrechung gestört wurde. Es trat nämlich jemand mit einem Lichte ins Zimmer, verschloss die Türe hinter sich und stellte das Licht auf das Nachttischchen. Das Lächeln, welches auf Herrn Pickwicks Zügen spielte, ward augenblicklich in einen Blick des grenzenlosesten Erstaunens verwandelt. Die Person, wer sie auch immer sein mochte, war so plötzlich und mit so wenig Geräusch eingetreten, dass Herr Pickwick keine Zeit gehabt hatte, zu rufen oder sich ihrem Eintritt zu widersetzen. Wer konnte es sein? Ein Räuber? Irgendein Spitzbube, welcher ihn vielleicht mit der schönen Uhr in der Hand die Treppe heraufkommen sah? Was war zu tun? Der einzige Weg, um den geheimnisvollen Besuch mit so wenig Gefahr für sich selbst als möglich zu beobachten, war der, ins Bett zu schlüpfen und hinter den Vorhängen der entgegengesetzten Seite hinauszuspähen. Zu diesem Mittel nahm Herr Pickwick also seine Zuflucht. Er hielt die Vorhänge vorsichtig mit der Hand zusammen, so dass man nichts als sein Gesicht und seine Nachtmütze sehen konnte, setzte seine Brille auf, nahm sein Herz in beide Hände und lugte hinaus. Herr Pickwick fiel vor Schrecken beinahe in Ohnmacht, denn vor dem Toilettenspiegel stand eine Dame von mittlerem Alter in gelben Haarwickeln, welche eifrig damit beschäftigt war, dasjenige zu bürsten, was die Damen ihre Hinterhaare nennen. Wie nun auch die arglose Dame von mittlerem Alter in das Zimmer gekommen sein mochte, so viel war gewiss, dass sie die Nacht über hier zu bleiben gesonnen war, denn sie hatte ein Nachtlicht mit einem Lichtschirm mitgebracht, welches sie mit lobenswerter Vorsicht gegen Feuersgefahr in einem Waschbecken auf den Boden gestellt hatte, wo es gleich einem riesenhaften Leuchtturme in einem ungemein kleinen See fortglimmte. »Gott im Himmel«, dachte Herr Pickwick, »welch ein furchtbares Ereignis!« »Hem«, machte die Dame, und Herr Pickwicks Kopf fuhr mit der Schnelligkeit eines Taschenspielers zurück. »So etwas Fürchterliches ist mir noch nie begegnet«, dachte der arme Pickwick, indem kalte Schweißtropfen durch seine Nachtmütze drangen. »Noch nie! Das ist schauderhaft!« Er konnte unmöglich dem dringenden Verlangen widerstehen, zu beobachten, was nun weiter vor sich gehen sollte. Herr Pickwicks Kopf zeigte sich also wieder zwischen den Vorhängen. Der Anblick, der sich ihm darbot, war noch entsetzlicher als vorher. Die Dame von mittlerem Alter hatte ihre Haare zurechtgebürstet, sorgfältig in eine musselinene, mit schmalen gefältelten Spitzen besetzte Schlafhaube verhüllt und sah gedankenvoll ins Feuer. »Die Sache fängt an, bedenklich zu werden«, resonierte Herr Pickwick bei sich selbst. »So kann es nicht fortgehen. Die Unbefangenheit dieser Dame ist mir ein klarer Beweis, dass ich ins falsche Zimmer gekommen sein muss. Wenn ich sie anrufe, so bringt sie das ganze Haus in Aufruhr, und wenn ich ruhig bleibe, so können die Folgen noch fürchterlicher sein.« Es ist durchaus nicht nötig zu bemerken, dass Herr Pickwick einer von den bescheidensten und zartfühlendsten Sterblichen war. Der bloße Gedanke, seine Nachtmütze einer Dame zu zeigen, erfüllte ihn mit Schauder, aber er hatte die verdammten Bänder in einen Knoten zusammengezogen, den er um alle Welt nicht aufzulösen vermochte, und doch musste er sich entdecken. Es stand ihm nur noch ein Ausweg zu Gebote. Er zog sich hinter die Vorhänge zurück und gab die Laute von sich, dass die Dame bei diesen unerwarteten Tönen außerordentlich erschrak, war offenbar, denn sie stolperte gegen den Lichtschirm, und dass sie sich überredete, es müsste nur Einbildung gewesen sein, war ebenfalls klar, denn als Herr Pickwick, den die mutmaßliche Ohnmacht der Dame beinahe versteinert hatte, wieder hinauszuspähen wagte, blickte sie wie zuvor nachdenklich ins Feuer. Ein höchst außerordentliches Frauenzimmer, das dachte Herr Pickwick und hustete wieder. Ha. Die letzteren Töne, welche denjenigen so sehr glichen, in denen der wilde Riese Blondebord nach der Erzählung des Märchens gewöhnlich seine Ansicht ausdrückte, dass es Zeit sei, den Tisch zu decken, waren zu deutlich, um noch einmal als Wirkungen der Einbildungskraft zu gelten. »Gott sei mir gnädig«, rief die Dame von mittlerem Alter. »Was ist das?« »Es ist nur ein Herr, Madame«, sagte Herr Pickwick hinter den Vorhängen. »Ein Herr«, rief die Dame mit einem furchtbaren Entsetzensschrei. »Jetzt ist's aus«, dachte Herr Pickwick. »Eine fremde Mannsperson«, schrie die Dame. Noch einen Augenblick und das Haus war in Aufruhr. Ihre Kleider rauschten, als sie der Tür zueilte. »Madam«, rief Herr Pickwick, seinen Kopf hervorsteckend in der äußersten Verzweiflung, »Madam«. Obgleich Herr Pickwick keinen bestimmten Zweck dabei hatte, als er den Kopf hinaussteckte, so brachte er dadurch doch augenscheinlich eine gute Wirkung hervor. Wie wir bereits gemeldet haben, war die Dame nahe an der Tür. Sie musste sie passieren, um die Treppe zu erreichen, und würde sie zweifelsohne bereits erreicht haben, hätte sie nicht die plötzliche Erscheinung von Herrn Pickwicks Nachtmütze in die entfernteste Ecke des Zimmers zurückgetrieben, von wo aus sie wilde Blicke auf Herrn Pickwick schoss, welche von Herrn Pickwick seinerseits erwidert wurden. »Elender«, sagte die Dame, die Hand vor die Augen haltend, »was suchen Sie hier?« »Nichts, Madam, durchaus nichts, Madam«, erwiderte Herr Pickwick ernsthaft. »Nichts«, rief die Dame, die Augen aufschlagend. »Nichts, Madam, auf meine Ehre«, versicherte Herr Pickwick mit so nachdrücklichem Kopfschütteln, dass die Trottel seiner Nachtmütze hin und her tanzte. »Ich sinke vor Scham, eine Dame in meiner Nachtmütze anzureden.« Hier riss die Dame ihre Schlafhaube heftig herunter, beinahe in die Erde. »Aber ich kann den Knoten nicht lösen, Madame.« Hier zog Herr Pickwick zum Beweis für seine Behauptung mit furchtbarer Gewalt an den Bändern. »Es ist mir jetzt klar, Madam, dass ich in das falsche Zimmer geraten bin. Ich war noch nicht 5 Minuten hier, als Sie plötzlich eintraten. Wenn diese unwahrscheinliche Geschichte wirklich wahr sein soll«, sagte die Dame unter heftigem Schluchzen, »so werden Sie sich augenblicklich entfernen.« »Mit dem größten Vergnügen, Madam«, erwiderte Herr Pickwick. »Augenblicklich, Sir«, wiederholte die Dame. »Gewiss, Madame«, fiel Herr Pickwick eiligst ein. »Gewiss, Madame, ich bin untröstlich, Madame«, sagte Herr Pickwick, indem er sich unten am Bettgestell zeigte, die unschuldige Ursache dieser Unruhe und Aufregung gewesen zu sein. »Ganz untröstlich, Madame.« Die Dame deutete auf die Türe. In diesem Augenblicke zeigte sich trotz der ungemein misslichen Umstände eine vorzügliche Eigenschaft von Herrn Pickwicks Charakter. Ob er gleich nach Art der alten Nachtwächter seinen Hut hastig über die Nachtmütze gedrückt hatte, ob er gleich seine Schuhe und Gamaschen in der Hand und seinen Rock und seine Weste auf den Armen trug, so konnte doch nichts seine angeborene Höflichkeit zurückdrängen. »Ich bin über die Maßen untröstlich, Madame«, sagte Herr Pickwick mit einer sehr tiefen Verbeugung. »Wenn Sie das sind, so werden Sie das Zimmer sogleich verlassen«, erwiderte die Dame. »Unverzüglich, Madame, augenblicklich, Madame«, sagte Herr Pickwick, die Türe öffnend, wobei seine Schuhe mit großem Gepolter zu Boden fielen. »Ich hoffe, Madame«, begann Herr Pickwick wieder, seine Schuhe aufnehmend und sich mit einer wiederholten Verbeugung nach der Dame umwendend, »ich hoffe, Madame, mein unbescholtener Charakter und die große Achtung, die ich Ihrem Geschlechte zolle, werden ein gutes Wörtchen zur Entschuldigung für mich«, doch ehe Herr Pickwick seinen Satz vollenden konnte, hatte ihn die Dame bereits in den Gang gedrängt und die Tür hinter ihm verschlossen und verriegelt. So viele Gründe Herr Pickwick auch haben mochte, sich Glück zu wünschen, dass es bei der ungeheuren Gefahr, die ihm gedroht hatte, so gnädig abgegangen war, hatte doch seine gegenwärtige Lage durchaus nichts Beneidenswertes. Er war allein in einem offenen Gang, in einem fremden Hause, nur halb angekleidet, mitten in der Nacht, in der undurchdringlichen Finsternis konnte er unmöglich den Weg nach einem Zimmer finden, das er mit dem Lichte nicht entdeckt hatte, und wenn er bei seinen fruchtlosen Versuchen das geringste Geräusch machte, so lief er Gefahr, von irgendeinem wachsamen Reisenden erschossen zu werden. Es blieb ihm daher nichts übrig, als zu bleiben, wo er war, bis der Tag anbrach. Er tappte noch einige Schritte vorwärts und stolperte dabei zu seinem unendlichen Schrecken über mehrere Paar Stiefel. Dann drückte er sich in eine kleine Nische in der Wand, um den Morgen mit so viel philosophischer Ruhe als möglich zu erwarten. Er war indes nicht dazu bestimmt, diese neue Geduldsprobe ganz durchmachen zu müssen, denn er war noch nicht lange in seinem Schlupfwinkel versteckt, als sich zu seinem unaussprechlichen Schrecken am Ende des Ganges ein Mann mit einem Lichte zeigte. Aber plötzlich verwandelte sich sein Schrecken in Freude, als er die Gestalt seines treuen Dieners erkannte. Es war in der Tat Samuel Weller, welcher eben im Begriff stand, sich zur Ruhe zu begeben, nachdem er sich so lange mit dem Hausknechte unterhalten hatte, welcher die Briefpost erwartete. »Sam«, sagte Herr Pickwick plötzlich vor ihn hintretend, »wo ist mein Schlafzimmer?« Herr Weller starrte seinen Herrn mit dem größten Erstaunen an, und erst nachdem dieser die Frage dreimal wiederholt hatte, wandte er sich um und führte ihn nach dem lange gesuchten Zimmer. »Sam«, sagte Herr Pickwick, als er zu Bett ging, »ich habe heute Nacht einen der außerordentlichsten Missgriffe getan, die man je erhört hat.« »Sehr glaublich«, erwiderte Herr Weller trocken. »Aber ich bin entschlossen, Sam«, fuhr Herr Pickwick fort, »mich, wenn wir auch noch ein halbes Jahr in diesem Hause bleiben sollten, nie wieder allein in diese Labyrinthe zu wagen.« »Das ist der klügste Entschluss, den Sie fassen können, Sir«, versetzte Herr Weller. »Sie sollten jemand haben, der nach Ihnen sieht, wenn Ihr Verstand auf die Wanderschaft geht.« »Was meinst du damit, Sam?« fragte Herr Pickwick, indem er sich im Bett aufrichtete und die Hand hervorstreckte, als wolle er noch mehr sagen. Dann aber hielt er plötzlich inne, legte sich auf die Seite und wünschte seinem Diener gute Nacht. »Gute Nacht, Sir«, erwiderte Herr Weller, ging zur Türe hinaus, blieb stehen, schüttelte den Kopf, ging weiter, stand still, putzte das Licht, schüttelte den Kopf wieder und trat endlich langsam in sein Schlafzimmer, offenbar in das tiefste Nachdenken versunken. Ende von Abschnitt 23. Gelesen von Jos van Aken, Braunschweig, 6. April 2025.